Mix mir ein Drink. Mix mir einen Drink. Mix mir einen Drink. Nimm mich woanders und bring. Mix mir ein Drink. Mix mir einen Drink. Mix mir einen Drink. Nimm mich woanders und bring. Wap, doop, doo, doo, die. Wap, ba, ba, ba, ba. Wap, doo, doo, doo, doo. Mix me out and drink. Mix me out and drink. Mix me out and drink. Let me find us and drink. Mix me out and drink. Mix me out and drink. Mix me out and drink. Let me find us and drink. Ich will nicht mehr bleiben unter diesen Leichen, die mir ihre weichen Hände reichen. Ich will nicht mehr bleiben unter diesen Leichen, die mir ihre weichen Hände Mix me out and drink. Let me try to send me. Mix me out and drink. Mix me out and drink. Mix me out and drink. Let me try to send me.